Werwolf. Nach meiner Rückkehr nach Berlin Ende Juli 1942 wurde ich mit der täglich verkehrenden Kuriermaschine direkt in das Führerhauptquartier Werwolf geflogen. Werwolf war die größte von drei Anlagen in den damals eroberten Gebieten der Sowjetunion, die mehr oder weniger provisorisch als Hauptquartiere ausgebaut worden waren. Es lag an einer Straße, die von Schitomir in der Ukraine zu der Stadt Winnica am Bug führte. Das Gebiet war mit Birken bewaldet, in der Nähe gab es ein Dorf namens Kalinowka. Die Anlage setzte sich aus zwei Bunkern und einer größeren Anzahl von Blockhäusern und Baracken zusammen. Meine Aufgabe im Führerhauptquartier Werwolf bestand hauptsächlich darin, mich in der Nähe Hitlers für Aufträge bereitzuhalten. Auch hier hatte ich keinen Telefondienst. Die meiste Zeit des Tages war ich mit Mückenabwehrfragen beschäftigt. Man glaubt es nicht, aber hier schwirrten noch mehr Mücken herum als in der Wolfsschanze. Im Dienst war nicht viel zu tun und in der Freizeit, nun, es war halt Landleben. Für mich war das kein Problem, ich kam vom Land. Meine Kameraden und ich liehen uns oft einen Wagen aus und fuhren in das Dorf nahe dem Hauptquartier, um Tauschgeschäfte zu tätigen. Die Einheimischen produzierten nämlich herrliches Öl, das ich Gerda schicken ließ. Ich gab dafür allerlei Weiberzeugs her, etwa von der Metropa organisierte Nähnadeln und Feinstrumpfhosen, aber auch Salz. Gerda holte die Pakete in der Reichskanzlei ab, vorher schickte ich ihr ein Telegramm, heute zur RK, Paket. Nach unserer Hochzeit erhielt Gerda einen Ausweis, der ihr genau wie mir überall unproblematisch Zutritt verschaffte, sogar in den Bereich von Hitlers Wohnung. In der Zeit im Führerhauptquartier Werwolf bekam ich erstmalig tiefere Einblicke in die aktuelle Kriegslage. Im September entbrannte ein gewaltiger Streit unter den Teilnehmern der täglichen Führerlagebesprechung. General Franz Halder, der Stabschef vom OKH, soll bei einer Lagebesprechung gewagt haben, Hitler darauf hinzuweisen, die Soldaten an der Front seien mit seinen Zielvorgaben überfordert. Hitler brüllte Halder an, woher er wissen wolle, was einem Frontsoldaten zumutbar sei. Er selbst könne auf 4 Jahre Fronterfahrung im Ersten Weltkrieg zurückblicken. Halder wurde umgehend durch den frisch zum General der Infanterie ernannten Kurt Zeitzler ersetzt. Nach dem nicht zu überhörenden Streit zwischen Hitler und dem Wehrmachtsführungsstab hörte ich laute Musik aus Hitlers Arbeitsraum. »Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein.« Josef Schmidt war seinerzeit ein sehr bekannter jüdischer Kammersänger. Als ich den schönen Gesang vernahm, schaute ich von draußen ungläubig durch die geöffneten Fenster in Hitlers Zimmer. Nachdenklich in sich zusammengesunken, saß er wie der einsamste Mensch in seinem Sessel. Hier habe ich den traurigsten Hitler gesehen. Die zunehmenden Auseinandersetzungen mit dem Wehrmachtsführungsstab führten zur Anordnung Hitlers, dass ab sofort alle Besprechungen mitstenografiert werden mussten. Er selbst hatte ein enorm gutes Gedächtnis. Wann immer es bei einem Wortgefecht darum ging, was er irgendwann einmal befohlen oder geäußert hatte, er behielt, sofern man es nachprüfen konnte, am Ende immer recht. Es mochte Jahre her sein, er erinnerte alles. So es sie gab, ließ er sich dann alte Papiere heraussuchen und konnte sie seinem Verblüfften gegenüber triumphierend präsentieren. Hitler hatte ein fotografisches Gedächtnis, auch Lesestoff bewältigte er im Handumdrehen. Gab es keine Unterlagen, konnte Hitler nicht beweisen, dass er sich richtig entsann. Mit der Anordnung zum Mitstenografieren wollte er nun verhindern, dass man ihm das Wort im Mund herumdrehte und ein für allemal die lästigen und endlosen Diskussionen darüber beenden, wer, was, wann, in welchem Zusammenhang gesagt hatte. Uns wurde der Befehl so weitergegeben: »Und wenn Schütze Arsch von der Front kommt, es wird mitstenografiert.« Die Entscheidung Hitlers sollte den Stenografen, der bei der Lagebesprechung am 20. Juli 1944 Dienst tat, das Leben kosten.